Siebtens. Aktuelle Weltfinanzkrise. Art der Krise. Was sich seit 2008 in der Welt der Banken und Finanzen, der Staatsbudgets und Unternehmensbilanzen abspielt, ist keine konjunkturelle Krise, keine Liquiditätskrise, keine Konsumkrise und keine Investitionskrise, keine Krise der Marktwirtschaft und keine Krise des Kapitalismus. Es ist eine Verschuldungskrise von welthistorischen Ausmaßen, verursacht vom Falschgeldsystem des papierenden Fiat Money und seinen Betreibern, den Regierungen und Zentralbanken. Mit Ozeanen aus Papiergeld und Krediten aus heißer Luft wurde eine globale und inflationäre Konsumorgie angeheizt, die nun zusammenbricht. Was die Völker jahrzehntelang vorausgefressen haben, werden sie nun jahrzehntelang nachhungern müssen. Übermäßig konsumieren, wozu auch weit ausgebaute staatliche Sozialsysteme gehören, kann man nur, indem man Kapital verzehrt. Dieser lange Zeit verborgen, aber gleichwohl real ablaufende Kapitalverzehr wird nun auch nominal offenbar und nimmt die Form zermalmender Spiralen der Vernichtung von Scheinkapital und Scheinreichtum an, wobei auch echtes Kapital in das Mahlwerk gerät. Wohlstand kann nur durch Arbeit und Sparen entstehen und übermäßiger Konsum und Verschuldung zerstören ihn. Schulden müssen irgendwann zurückgezahlt werden, wenn nicht freiwillig, so durch zwanghafte Umstände. Und wenn die Schuldner nicht mehr zahlen können, müssen die Gläubiger selber die Rückzahlung vornehmen, indem sie ihre Forderungen abschreiben, das heißt, indem sie ihre eigenen Ersparnisse verlieren. Dann müssen alle, um weiterleben zu können, das restliche Kapital verzehren, das in der Vergangenheit gebildet worden ist. Ein Verarmungsprozess ohnegleichen setzt ein. Das ist der Preis des künstlich erzeugten Hyperbooms. Der abgrundtiefe Niedergang. Was wir seit einiger Zeit erleben und noch lange erleben werden, ist keine Krise, sondern eine Zeitenwende, ein welthistorischer Absturz. Was Sozialismus, Marxismus und Kommunismus in der westlichen Welt nicht geschafft haben, das haben die Völker und ihre politischen und geistigen Eliten von innen heraus angezettelt, den drohenden Umsturz der Gesellschaft. Was Lenin erkannt hatte, nämlich, dass man den Kapitalismus am leichtesten in den Zusammenbruch führen kann, indem man sein Geld zerstört, haben die sich kapitalistisch wähnenden Eliten selber in die Wege geleitet. Was schon seit über 40 Jahren abläuft, nämlich der Kulturmarxismus der 68er Revolution mit seiner Zersetzung der Strukturen und Institutionen der freien Gesellschaft wie Erziehung, Familie, Recht, Medien und Religion, das findet nun seinen krönenden Abschluss und seine Vollendung mit der beschleunigten Zerstörung dieser Institutionen vermittels monetärer Verelendung. Im Zuge der gigantischen Vermögensverluste und der mit hoher Wahrscheinlichkeit folgenden Hyperinflation und Währungsreform wird wieder einmal der Mittelstand ausgerottet und damit das stabilisierende Fundament einer jeden freiheitlichen Gesellschaft. Mit der finanziellen Verarmung läuft, parallel zum Kulturmarxismus, der Wirtschafts- und Finanzsozialismus ab oder der staatsmonopolistische Kapitalismus, die radikale Antipode zum echten, privaten und freiheitlichen Kapitalismus. Schon sind zahlreiche Banken verstaatlicht, schon reden die politischen Figuren von einer gemeinsamen Wirtschaftsregierung, sprich Weltregierung. Schon reden die Ökonomen von einer gemeinsamen Währung, sprich Weltzwangsgeld. Schon stehen die angeblichen Kapitalisten der Konzernspitzen bei den Finanzministern mit dem Bettelstab an. Und als Begleitmusik des Schmierentheaters tönen die perversen Klänge vom Versagen der Marktkräfte und vom Versagen des Kapitalismus. Dabei nennt man Versagen oder unzureichendes Funktionieren ausgerechnet die Wirkungen jener marktwirtschaftlichen und kapitalistischen Restkräfte, die nun versuchen, die von Politik und Falschgeldinstitutionen angerichteten unsäglichen Verzerrungen der Märkte, der Preise, der Produktionsstrukturen und Zeitpräferenzen wieder zurechtzurücken und den todkranken Suchtpatienten durch eine radikale Entziehungskur wieder genesen zu lassen. einer der ganz wenigen Lehrstuhlgrößen Deutschlands, die erkannt haben, dass mit der Markt- und Kapitalismus-Schelte der falsche Sündenbock geschlagen wird, ist der Bayreuther Professor für politische Soziologie Michael Zöller. In der FAZ vom 4. August 2009 publizierte er einen Artikel mit der Überschrift »Haben wir denn im Kapitalismus gelebt?« Weil man Sätze wie die folgenden hierzulande so selten aus berufenem Munde hört, seien sie hier ausführlich zitiert. Als vor wenigen Jahren die sogenannte Dotcom-Blase platzte, lag die Wertvernichtung bei mehr als dem Doppelten dessen, was man der jetzigen Finanz- und Wirtschaftskrise zurechnet. Dass diese Krise schon bald vergessen war, liegt daran, dass sie tatsächlich nach kapitalistischem Drehbuch verlief. Private und institutionelle Investoren verloren Geld, während alle anderen von den Folgen verschont blieben. Wie kam es zu der Hypothekenblase, die schließlich zu einer allgemeinen Wirtschaftskrise führte? Aus Sorglosigkeit wird Verantwortungslosigkeit, wenn der Zusammenhang zwischen Verhaltensweisen und Konsequenzen gelöst wird. Diese Entkopplung bewirkt wohl kaum der Kapitalismus selbst, da er auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruht und, wie seine Kritiker sagen, alle dazu bringt, sich misstrauisch zu beäugen und auf Nummer sicher zu gehen. Tatsächlich sind die Anzeichen für Einwirkungen von außen ebenso zahlreich wie unübersehbar. Sie beginnen mit der uralten Auseinandersetzung um gutes Geld und schlechtes Geld. Die Regierung der Vereinigten Staaten nutzte die Banken Fannie Mae und Freddie Mac dazu, die Spuren politisch motivierter Darlehensvergabe aus ihren eigenen Büchern zu entfernen, erfand also das Instrument der Verbriefung. Der Staat als Vorbild in kreativer Buchhaltung. Und schließlich betätigte der Staat sich als Verdunkler, der die Preissignale unterdrückte und die Spuren der Verantwortlichkeit verwischte. Wie steht es mit der Behauptung, der Kapitalismus sei als solcher nicht gesellschaftsfähig und schaffe aus sich heraus weder Moral noch Recht? Zunächst erzeugt die oft beklagte Kommerzialisierung erst das, was wir Gesellschaft nennen, indem sie das Prinzip durchsetzt, dass nur der belohnt werden soll, der die Interessen anderer im Auge behält. Zugleich erzwingt der Kapitalismus eine Verrechtlichung im zweifachen Sinne, indem er den Einzelnen aus Strukturen der umfassenden Ein- und Unterordnung herauslöst und als Rechtssubjekt isoliert, verbindet er umgekehrt Handlungsfreiheit, Eigentum und Haftung, erzeugt also eine Kultur der Zurechenbarkeit und Verantwortlichkeit. Zöller stellt als Politologe und Soziologe die meisten Kollegen der Nachbarfakultät Ökonomie in den Schatten, wenn er darauf hinweist, dass selbst dann, wenn wir etwas sicher zu wissen glauben, wie beispielsweise, dass es bei Banken und Automobilindustrie Überkapazitäten gibt, nicht die politischen Macher für neue Strukturen sorgen können, sondern nur der Markt. Und zwar einerseits, weil allein die unzähligen Signale des Marktes die optimale Allokation der Ressourcen wiederherstellen können und andererseits, weil solche oft radikalen Veränderungen nur dann moralisch vertretbar sind, wenn sie nicht als absichtlich herbeigeführte parteipolitische Operationen erscheinen, sondern als Ergebnis der anonymen Marktkräfte. Indem die Politik solche schöpferischen Zerstörungen, laut Schumpeter, so lang als möglich verhindert, setzt sie mit dem späteren und dann umso dringlicher erscheinenden Eingreifen nicht nur das Geld der Steuerzahler aufs Spiel, sondern macht den Staat auch psychologisch für die wirtschaftlichen Folgen der politisch motivierten Entscheidungen haftbar. Ganz zu schweigen davon, dass der Staat damit in ein Dickicht von Interessenkonflikten gerät, denn sein Eingreifen zugunsten bestimmter Gruppen muss notwendigerweise zu Lasten anderer Interessengruppierungen gehen. Wer zum Beispiel die Produktion inländischer Automobile subventioniert, schädigt nicht nur ausländische Hersteller, sondern auch die Produzenten von Fahrrädern, die Betreiber des Schienenverkehrs und jene Arbeitsmarktsegmente, die frei werdendes Personal aus der Automobilindustrie hätten aufnehmen können. Viele weitere Geschädigte wären zu nennen, nicht zuletzt die Steuerzahler ganz allgemein. Zöller schließt mit dem Satz: Nicht-Globalisierung oder Neoliberalismus haben uns in diese Lage gebracht, sondern der Versuch, Logik und Moral des Kapitalismus außer Kraft zu setzen. Dass dies auf Dauer nicht gelingen kann, ist ein geringer Trost. Man wünscht sich mehr, viel mehr solcher Stimmen im deutschen Blätterwald. Doch sucht man sie fast immer vergebens. Wer ist schuld? Mit der wachsenden Wucht der Krise schwoll auch die Zahl der schuldig gesprochenen Personen und Institutionen immer weiter an. Dabei kommt es zu Kuriositäten wie beispielsweise der Behauptung des Ökonomen und Nobelpreisträgers Paul Krugman, der in einem New York Times Artikel allen Ernstes schrieb, an den weltweiten Finanzproblemen seien die Chinesen mit ihren niedrigen Exportpreisen schuld, also ausgerechnet jene hochproduktiven Arbeiter und fleißigen Sparer, die dem US-Schatzamt wertlosen Papiergeldschrott in Billionensummen und im guten Glauben abgekauft haben, dafür später echte Vermögenswerte erwerben zu können. Gewiss, die chinesische Regierung betreibt statt freier Märkte eine ziemlich dumme Form der nicht-sozialistischen Wirtschaft, nämlich Merkantilismus, aber diese infantilistische Form der Ökonomie spukt auch in den Hirnen westlicher Politiker seit dem 17. Jahrhundert. Als einer der eifrigsten Schuldzuweiser betätigte sich der amerikanische Nobelpreisträger und Starökonom Joseph Stiglitz. Sein Artikel »The Anatomy of a Murder Who Killed America's Economy« steht stellvertretend für eine nicht mehr überschaubare Fülle an ähnlichen Ausführungen in den Medien der westlichen Welt. Zu den Mitschuldigen an der großen Krise zählt Stiglitz den früheren US-Finanzminister und Bankenberater Robert Rubin sowie den ehemaligen Fed-Chef Alan Greenspan. Sie seien verantwortlich für das Vorantreiben der Deregulierungsideologie in den USA. Greenspan habe zu allem Übel auch noch die Eigenheimbesitzer zur Aufnahme hochriskanter Hypotheken ermuntert sowie die Steuererleichterungen für die Reichen unterstützt. Mitschuldig ist nach Stiglitz auch Ex-Präsident George Bush, wegen seines Irakkrieges, der riesige Geldmengen gekostet und permanent niedrigere Zinsen erforderlich gemacht habe. Ihr Fett bekommen auch die US-Börsenaufsicht SEC und andere Regulierungs- und Aufsichtsbehörden ab, weil sie die Risiken in den neuen strukturierten Finanzprodukten nicht erkannt und sich zu sehr auf die Selbstregulierungskräfte des Marktes verlassen hätten. Auch die Kartellbehörden zählt Stiglitz zu den Versagern, weil sie die Banken zu groß werden ließen, too big to fail. Als Hauptschuldige an der Krise identifiziert Stiglitz die Banken und ganz allgemein den Finanzsektor mit seinen Investoren. Die Banken hätten nicht nur die Risiken falsch eingeschätzt, sondern sie sogar selbst erzeugt. Auch die Hypothekenvermittler spielten eine zentrale Rolle, weil sie jede übliche Vorsicht über Bord geworfen hätten, um die Volumina ihrer Ausleihungen bedenkenlos ausweiten zu können. Das politische System der USA, so Stiglitz, zähle ebenfalls zu den Schuldigen, speziell seine Abhängigkeit von Wahlkampfspenden. Damit sei der Wall Street ein enormer Einfluss auf die Politik gewährt worden. Nicht zuletzt rechnet er auch seine Kollegen in der Wirtschaftswissenschaft zu den Sündenböcken. Sie hätten mit ihren unrealistischen Modellen die Argumente für Deregulierung und für mangelnde staatliche Kontrollen geliefert und somit zum Versagen der Aufsichtsorgane beigetragen. Es mutet seltsam an, dass der Herr Starökonom, wie auch die meisten seiner Kollegen, bei der Benennung der Schuldigen stillschweigend unterstellt, alle Beteiligten am Wirtschaftsprozess, alle und alle zugleich, seien plötzlich verantwortungslos, gierig, sorglos, unvorsichtig, maßlos, korrupt und hysterisch geworden. Man muss schon mit ideologischer Blindheit geschlagen sein, hinter einem solchen globalen Massenphänomen keine tiefere Ursache und keine systemisch letztschuldigen oder gravierende Systemfehler zu vermuten. Ganz im Bann dieser Blindheit rührt auch Stieglitz mit keinem Wort an die eigentlichen Quellen des Rausches, mit welchen die Sinne aller beteiligten Menschen vernebelt, alle Institutionen und deren Manager korrumpiert und alle politischen Kasten in den Veitstanz einer Weltverschuldungsorgie ohnegleichen geführt wurden. Und diese ultimativen Quellen sind das Fiat Money, das Zentralbankwesen und das Bruchteilsreservebankwesen, die den giftigen Brei aus Falschgeld ausgespien haben, der nunmehr die ganze Erde bedeckt und alle Völker unter sich zu ersticken droht. Dass in diesem Tsunami aus Geld, Liquidität, Kredit und Schulden die Akteure, Anleger, Finanzintermediäre, Bankenfonds, Investoren und Konzernmanager ihren Halt verlieren, ins Taumeln geraten und ihre Prinzipien über Bord werfen, ist nicht nur verständlich, sondern eingedenk der menschlichen Schwächen und Sehnsüchte sogar ein zwangsläufiges Ergebnis. Auf einem anderen Papier steht die Tatsache, dass es bei diesem irrwitzigen Spiel nicht nur Verführte und Irregeleitete gab und gibt, sondern natürlich auch Machtmenschen in Politik und Großfinanz, die das papierene Weltcasino ganz bewusst anheizen und für ihre Zwecke missbrauchen. Es sind, wie bereits erwähnt, zwei morsche sozialistische Grundpfeiler, die man der Marktwirtschaft untergeschoben hat und die das Gebäude des Kapitalismus zum Einsturz bringen werden. Das staatsmonopolistische und ungedeckte Papiergeld und die zentralplanwirtschaftlich manipulierten Zinsen. Solange das Geld staatlich ist, also auf Zwang und Konkurrenzlosigkeit beruht, kann es nirgendwo auf der Welt einen Kapitalismus geben, der diesen Namen verdient. Eine kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung mit sozialistischem Geld und sozialistischem Zinsdiktat. Das wird immer ein Junkie bleiben, der sich nur mit zunehmenden Drogengaben wohlfühlt, um letztlich doch zusammenzubrechen. Jeder noch so gesunde marktwirtschaftliche Wirtschaftskörper wird auf längere Sicht von der sozialistischen Droge namens staatliches Zwangspapiergeld krank gemacht und ruiniert. Zusätzlich grassiert der politökonomische Keynes-Virus als eine Art AIDS des Kapitalismus. Seit Abschaffung des Goldstandards und der nachfolgenden keynesianischen Verirrung des politischen und ökonomischen Denkens haben die westlichen Industriestaaten keinen Kapitalismus mehr, sondern eine Ökonomie, die aus einem halbkapitalistischen Körper mit sozialistischem Blutkreislauf, ungedecktem Papiergeld und sozialistischen Wegweisern, planwirtschaftlich fixierten Zinsen besteht. Die schwere Erkrankung verläuft als euphorisches Siechtum und die diesem System entsprechende Nationalökonomie ist keine Wissenschaft mehr, sondern ein Voodoo-Quacksalbertum von beschämender Ignoranz. Obwohl der monetäre Sozialismus mit seinen Hauptkomponenten Fiat Money und Zinsplanwirtschaft, betrieben von den Regierungen und ihren Zentralbanken, die ursächliche Quelle allen beschriebenen Übels ist, sollte man nicht einfach dem Papiergeld oder der Zentralbank die Schuld an den Finanz- und Wirtschaftskatastrophen der Vergangenheit und an der aktuellen Weltdepression zuweisen. Ein bestimmtes Material oder ein Organisationsmuster als Abstraktum kann ursächlich für etwas sein, aber nicht schuldig im moralischen oder rechtlichen Sinne. Schuld aber, große Schuld, lastet auf denjenigen Gruppierungen und Interessenkartellen, die das Fiat Money und das Zentralbanksystem eingeführt haben und seit einem Jahrhundert betreiben. Es dient diesen Kreisen als ideales Instrument zur unaufhörlichen Ausbeutung der fleißigen und strebsamen, vor allem des Mittelstandes in der Bevölkerung, zur heimlichen Besteuerung in unvorstellbarem Ausmaß, zur Machtbeschaffung via Bestechung, zur Unterwerfung der Menschen in unentrinnbare Abhängigkeitsverhältnisse und nicht zuletzt zur Finanzierung von Kriegen und der Errichtung von Imperien. Schuld trifft auch die Ökonomen, die es besser wissen müssten und vielfach auch besser wissen, die aber das zerstörerische System nicht anprangern, sondern es sogar noch loben und als alternativlos darstellen. Wie genau und umfassend so manche Betreiber des teuflischen Systems Bescheid wissen über das, was sie tun, kann man einem Artikel entnehmen, den Alan Greenspan im Jahr 1966 in der Zeitschrift The Objectivist publiziert hat. Darin ist unter vielen anderen Einsichten zu lesen: Die Finanzpolitik des Wohlfahrtsstaates erfordert es, dass es für die Besitzer von Vermögen keine Möglichkeit gibt, sich zu schützen. Das ist das schäbige Geheimnis der Tiraden der Wohlfahrtsstaatler gegen das Gold. Deficit Spending, schuldenfinanzierte Staatsausgaben, ist einfach eine Methode der Enteignung von Vermögen. Gold steht diesem hinterhältigen Vorgang im Weg. Es steht als Beschützer der Eigentumsrechte. Wenn man das begriffen hat, so hat man keine Schwierigkeit mehr, die Feindschaft der Planwirtschaftler gegen den Goldstandard zu verstehen. Nun könnte man das für eine Jugendsünde Greenspans halten, dem ist jedoch ganz und gar nicht so. Als er während seiner Amtszeit als Vorsitzender des Federal Reserve Systems vom Abgeordneten Ron Paul gefragt wurde, ob er nicht wünschte, solche Passagen nie geschrieben zu haben, antwortete Greenspan, er sehe keinen Grund, auch nur ein Wort seiner damaligen Ausführungen zurückzunehmen. Der monetäre Sozialismus in Form des ungedeckten Papiergeldes und der Zinsmanipulation ist jedoch nicht nur ein moralisches Desaster und ein schweres Verbrechen an der Menschheit, sondern liefert auch die Mechanik und die Scheingeldmassen, mit denen die Volkswirtschaften der Welt seit einem Jahrhundert in Booms und nachfolgende Zusammenbrüche geführt werden und auf diese Weise schwerste finanzielle Schäden und unendliches Leid über die Welt bringen. Ganz zu schweigen vom Verlust der Freiheit, der regelmäßig mit dem Rettungsgewürge der Staatsorgane einhergeht, bis hin zur Anzettelung großer Kriege, zur Ablenkung der Bevölkerung. Es gäbe eine ganz einfache Lösung, das Aufblähen gigantischer Blasen und deren anschließendes Platzen ein für alle Male aus der Welt zu schaffen, nämlich gesundes Geld. Echtes, gesundes Geld kann jedoch nur der Markt liefern und der gültige Preis des Geldes, der Zins, kann ebenfalls nur am Markt ermittelt werden. So wenig wie irgendjemand, auch nicht der klügste Mensch der Welt, wissen kann, was der richtige Preis und die richtige Menge und die richtige Art des Käses ist, der in einer Volkswirtschaft benötigt und gewünscht wird, so wenig kann jemand wissen, was die entsprechend richtigen Parameter für Geld und Kredit sind. Herausstellen kann sich das nur auf freien Märkten. Wer das nicht einsieht oder nicht einsehen will, macht sich götzenhafter Anmaßung schuldig. Und entsprechend tief wird der Fall sein, der solcher Hybris folgt. Welcher Abgrund sich dabei auftut, mag man bei dem Gedanken ermessen, dass es hauptsächlich nur zwei Männer waren: George W. Bush mit seinem Irakkrieg und Alan Greenspan mit seinen Dollarbillionen, die ausgerechnet zum Zeitpunkt der größten Machtentfaltung der USA in der Weltgeschichte, nämlich nach dem Fall der Sowjetunion, den Zerfall ihrer Nation eingeleitet haben. Bill Bonner hat die an den Zerfall des Römischen Reiches erinnernde Ungeheuerlichkeit in die Worte gefasst. Was diese beiden Männer erreicht haben, ist vermutlich die größte Leistung der menschlichen Geschichte. Sie haben das reichste und mächtigste Land, das die Welt je gesehen hat, im Grunde genommen ruiniert. Und das in nur 5 Jahren.